Er durchleuchtete Hitlers braun-magisches Denken und die wichtigsten Narrative der Nazis. Dabei identifizierte er mehrere Säulen von Hitlers einheitsstiftender Rhetorik, von denen erstaunlich viele auf christlichen Werten basieren. Zuerst ist da die Protagonisierung qua Geburt. Eine Gruppe von Menschen wird als natürlich mit Würde geboren definiert. Nur sie sind die auserwählten Helden dieses Narrativs. Alle anderen Menschen, die nicht diesem Archetyp entsprechen, gelten als unterlegen. Zweite Säule, die Projektion. In einer Gesellschaft, die politisch, ökonomisch und sozial unter Druck steht, beginnen die Menschen, sich selbst und ihre Werte zu hinterfragen. Läuft nicht etwas grundsätzlich falsch in dieser Welt? Bin ich falsch in meiner eigenen Wirklichkeit und Wahrnehmung der Dinge? Hitler schaffte einen negativen Auslöser, den aufhetzenden Ernstfall, indem er die Selbstzweifel der Masse auf eine Projektionsfläche lenkte. Die anderen, die Sündenböcke, werden zu geborenen Antagonisten und somit zur Ursache für die Destabilisierung der eigenen Welt. Die Lösung des Konflikts ist denkbar simpel. Jeglicher Antagonismus muss besiegt und vernichtet werden. Hat man das erledigt, gibt es die Belohnung in Form eines gelobten Landes. Ein reeller oder metaphorischer Ort, an dem die Moral der Mehrheit wieder gilt. Hierbei wird allerdings ein wesentliches Moment der Heldenreise pervertiert, denn dort reicht es nicht, den Antagonisten zu besiegen, man muss sich auch den eigenen inneren Dämonen stellen und sich grundlegend verändern. Im Faschismus von Mein Kampf jedoch lautet das Versprechen, eine symbolische Wiedergeburt ohne Transformation zu erfahren. Die Energie geht nur nach außen, nie nach innen. Damit ist der Faschismus als Narrativ exakt das Gegenteil dessen, was Erzählen eigentlich für den Menschen bedeutet. Der vielleicht wichtigste Unterschied zur Transformation in der Heldenreise aber ist, die Heldin lernt aus ihren Fehlern und wächst. Der Faschismus verweigert sich diesem Lernen aus eigenen Fehlern jedoch, er macht andere für Rückschläge verantwortlich und kultiviert den Schmerz, der aus ihnen entsteht, um Protagonisten zur dunklen Seite des Seins hin zu manipulieren. Die angebliche Entwicklung zur Erlösung ist in Wirklichkeit ein Stillstand der Verbitterung. Dabei erklärte Yoda sinngemäß schon, die besten Mentoren Fehler sind.